Sommer 2013. Ich sitze im Grand Avenue Studio in Hamilton, Ontario, Kanada und besuche den fast 70-jährigen kanadischen Stimmkünstler Paul Dutton. Dessen Mäzen Bill Blakeney, ein erfolgreicher Anwalt, der als Hobby das traditionsreiche Studio unterstützt, hat uns 5 volle Aufnahmetage geschenkt. Im Grand Avenue Studio haben die Lenoir-Brüder Popstars produziert. U2 zum Beispiel, Bob Dylan und Peter Gabriel. Hier haben die Komponisten der New York School um John Cage gearbeitet, sowie mit Brian Eno und John Hassell, die Begründer der Ambient-Musik. Reise und Unterkunft ermöglicht mir ein Stipendium aus Deutschland. So ungefähr hatte ich mir das Musikerdasein als Teenager immer erträumt. Wohin mit der ganzen Musik? Bericht eines selbstständigen Improvisators. Feature von Matthias Mainz. Morgens werde ich mit einer schwarzen Lincoln-Limousine von meinem Bed and Breakfast in Toronto ins eine Autostunde entfernte Hamilton gefahren. Die Atmosphäre im Studio ist nicht nur sehr professionell, sondern außergewöhnlich freundlich und warmherzig. Bill agiert als aufmerksamer Produzent und lässt uns alle Freiheit. Amy King, die junge Multi-Instrumentalistin und Toningenieurin, ist so schnell und zugewandt, wie man es sich nur wünschen kann und vermittelt uns das Gefühl, dass die merkwürdigen Geräusche unserer Instrumente und unsere elektronischen Soundscapes für sie wirklich neu klingen. Weil sich Paul wegen seiner Erkältung und der nächtlichen Behandlung mit Whisky eine Auszeit nimmt, ermuntert mich Bill, Soloaufnahmen im Studio zu machen. Als ich mit meiner Trompete und dem Computer genug eingespielt habe, entdecke ich den kleinen Yamaha-Flügel. Traumhaft. Eine absolut traumhafte Situation. Trotzdem kann mich nichts darüber hinwegtäuschen, dass es absolut unverkäufliche Musik ist, die wir hier improvisieren. Dass es zwar möglich sein wird, die Aufnahmen später zu veröffentlichen und vielleicht auf dem einen oder anderen Festival zu spielen. Dass dabei aber auf keinen Fall Honorare herauskommen, die auch nur im Ansatz an einen wirtschaftlichen Gewinn denken lassen. Ich bin studierter Jazzmusiker, Absolvent der Kölner Musikhochschule und habe in den 15 Jahren seit Ende meiner Studien alle mögliche Musik, Tanztheater, Theater und bildende Kunst gemacht. Die 40 habe ich inzwischen überschritten, mein zweites Kind ist unterwegs und für die ewigen Nachwuchsförderungen bin ich langsam zu alt. Jahr für Jahr verlassen rund 2000 Absolventen die deutschen Musikhochschulen. Der Musikinformationsdienst beziffert das Jahresdurchschnittseinkommen ausgebildeter Musiker mit 12.000 Euro. Musik kann so schön sein, aber als Beruf? Warum bist du nicht Jurist geworden oder Arzt oder Manager? Höchste Zeit für eine Bestandsaufnahme. Wie sieht es denn wirklich aus im Musikmarkt? Wie beeinflusst das Internet die Musikproduktion und die Verdienstmöglichkeiten? Wie funktioniert das Geschäft mit den Live-Konzerten? Was ist die Zukunft der Kulturförderung? Wer braucht denn immer neue Musik? Wie machen es die anderen? Ich habe ja in Amerika studiert, bin dann wiedergekommen, Anfang der 90er, und da habe ich mir die gleiche Frage gestellt. Da habe ich mir exakt die gleiche Frage gestellt. Alex Gunja, Gitarrist. Wir kennen uns seit über 10 Jahren. Aber habe ich mir exakt die gleiche Frage gestellt. Ich war jetzt in Amerika, habe eine College-Ausbildung. Die haben mir jetzt erklärt, wie der Musikmarkt funktioniert in Amerika. Aber wie funktioniert es jetzt eigentlich hier? Und das wurde mir ziemlich schnell, war das ganz klar. Man macht Platten, man sucht sich einen Produktionsort, man übt, man stellt eine Band zusammen, geht auf Tour. Und so langsam konnte man das wie so ein Lego-Häuschen aufbauen. Und das hat sich auch gerechnet am Ende. In den 90er Jahren wurde Gunja mit der Crossover-Band Metallix bekannt, die mit Jazzstars wie Randy Brecker oder Jean-Paul Borelli Platten veröffentlichte und ausgedehnte Tourneen spielte. Es war durchschaubar. Die Mechanismen waren durchschaubar und das Geld war da. Also ich bin immer wieder auf Leute getroffen, die das Geld einfach hatten, die einen Scheck schreiben konnten. Ich habe mir oft Schecks abgeholt. Betreffzeile Metallix. Gunja erzählt von den goldenen Zeiten des kommerziellen Musikbusiness. Wer ein paar Jahre später in Deutschland Jazz studiert hat, realisiert seine Projekte mit Fördergeldern, holt sich keine Schecks ab. sondern schreibt ein Jahr vorher Anträge an Stiftungen, Kulturämter und so weiter und hofft. Mittlerweile schreibt jeder Anträge. Aber das Antragsgeschäft ist endlich. Und ich wüsste jetzt nicht, wo ich hingehen soll, mir einen Scheck holen. Das Einzige, was mir einfällt, ist das alles selber machen. Wo holst du dir denn deine Schecks ab? Schreib doch mal was, was die Leute auch hören wollen. Schreib doch mal einen Hit. Deine eigene Musik kannst du später immer noch machen. Die Sachen, womit ich mit GEMA noch Geld verdiene, sind hauptsächlich Compilations. Jojo Berger ist Songwriter und Produzent von Electronic Dance Music und Schlager. Die Namen würde ich kennen, sagt er. Da gibt es in Deutschland 2, 3, 4, vielleicht 5 erfolgreiche Compilations. Und jeder versucht auf diesem Dance-Markt auf diese Compilations zu kommen. Und teilweise gibt es Projekte, die vielleicht talentiert oder hoffnungsvoll sind, die aber vorher, sag ich mal, schon gar keine Perspektive mehr haben, wenn klar ist, dass sie nicht auf diese Compilations kommen. Die Plattenfirmen veröffentlichen neue Dance-Titel auf CDs, die vorgeben, Best-of-CDs mit dem Besten des Genres zu sein. Die Titel sind vorher nirgendwo anders veröffentlicht worden. Das heißt, der Markt hat sich dahingehend verändert, dass Songs sich nicht mehr auf Alben so gut verkaufen und nicht mehr einzeln, aber auf diesen Best-of-Compilations, dass die noch sehr viel gekauft werden. Berger komponiert einen Teil vom Hit. Man bekommt ein Playback und schreibt dann darauf. Das heißt, das meiste ist schon vorproduziert und man schreibt dann noch Melodie und Text darauf. Es ist teilweise so, dass man einen Deal vorher braucht oder eine Zusage vorher braucht, dass ein Song auf einer Compilation landet, um überhaupt mit der Arbeit loszulegen, weil sonst würde die Musik vielleicht gar nicht existieren. Sonst würde die Musik vielleicht gar nicht existieren. Das ist schon krass. Viele Bekannte von mir, die hier kleine Labels haben, die waren sehr erfolgreich, hatten vor 4, 5 Jahren noch Hits und Buchungen und die gehen jetzt alle schön wieder studieren oder machen was anderes, ne? Weil man einfach sagt, es lohnt sich auch einfach nicht mehr zu investieren. Also zum Beispiel Marketingbudgets für einzelne Songs, die gibt es bei kleinen Plattenfirmen auch überhaupt nicht mehr, ne? Man versucht einfach, okay, in irgendeine Playlist zu kommen bei Beatport, dann versucht man sich da hochzuvoten. Die Kleinen geben sich also in Musikforen im Netz gegenseitig hohe Bewertungen, um ihre Songs irgendwie zu verkaufen. Die große Industrie aber lässt Titel direct to best of produzieren und verkauft mit diesem Trick noch CDs. Ist das der Anfang vom Ende der Musikindustrie? Oder nur ein neuer, leicht perverser Nischenproduktions- und Marketingzyklus? Wie ist das mit den großen Plattenfirmen? Produzieren die noch richtig? Oder schöpfen die nur die Sahne ab von dem, was die jungen Produzenten fertig anliefern? In den 80er Jahren hatten sie eine Fernsehsendung, die hieß Der Musikladen von Mike Leckebusch, wenn Sie sich noch daran erinnern können. Ne? Da waren sie drin und wenn der Song halbwegs in Ordnung war, hatten sie danach einen Riesenhit gehabt. Und Nena startete so mit Nur geträumt zum Beispiel, viele andere auch. Es war viel eindimensional. Sie mussten nicht so viele Instrumente und nicht so viele Pfeile aus dem Köcher holen, um zu treffen. Heute müssen sie ein Waffenarsenal haben, um wirklich alles überall abzudecken. Hubert Wandjoe hat in den 80er und 90er Jahren alle wichtigen Positionen in der Schallplattenindustrie durchlaufen, bis zur Geschäftsführungsebene. Angefangen hat er in der Produktentwicklung, die in der Branche A&R für Artist and Repertoire oder Ablehnen und Rücksenden genannt wird. Die Deals waren früher ja so gestrickt, dass ein Teil dieser Vorschüsse auch ganz bewusst darauf angelegt war, den Künstler im Grunde genommen bereit zu halten für Marketing, Promotion, für Live-Geschäfte, um eben an seiner Karriere zu arbeiten. Und da wurde ein Vorschuss gezahlt, der das auch beinhaltet. Man muss ja relativ eine große Lostrommel nehmen, weil die Floprate ist extremst hoch. Man spricht immer von 9 zu 10, also einer funktioniert, 9 funktionieren nicht. Und der eine, der funktioniert, muss dann potenziell eben das Geld wieder einspielen, was eben auch die anderen verlieren. 9 zu 1. 10 werden produziert. Einer macht den Hit. Seit 2003 ist Hubert Wandjoe, Professor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg, verantwortlich für die Musikbusiness-Ausbildung. Sie müssen wirtschaftlicher denken, sie müssen sehr viel mehr Kanäle bedienen, sie müssen im Vertrieb sehr viel mehr Kanäle, sie müssen nach wie vor die CD haben, inzwischen wieder die Vinyl, sie müssen die Downloads, die wieder eigene Vermarktungsgesetze haben, jetzt kommen Streams dazu, die wiederum ganz anders funktionieren, in der Abrechnung ganz anders. Also es ist sehr, sehr komplex geworden. Die Umsätze der Plattenindustrie sind durch das Internet um 50% eingebrochen und verharren auf diesem Niveau. Vorschüsse und Produktionen werden kaum noch gezahlt. Wer verdient noch in der Kette? Die Popakademie Baden-Württemberg hat eine eigene Musikagentur. Neben der Akademie siedelte die Stadt ein Gründerzentrum für Musik- und Kreativwirtschaft an. Ich spreche mit dem Leiter der Agentur und einem Absolventen, der sich als Festivalveranstalter selbstständig gemacht hat. Beide betonen, dass auch die avancierte Popkultur öffentlich gefördert werden müsse. Ich wundere mich. Bisher bezogen Popmusiker ihr Selbstwertgefühl unter anderem aus der Tatsache, dass sie im Gegensatz zur hochsubventionierten Klassik oder der Avantgarde mit ihren marginalen Publikumszahlen eben gerade keine Förderung brauchten. Was hat sich hier verändert? Ist überall weniger Geld im System? Steh zu deiner Musik. Brennst du auch genug dafür? Dann investiere. Spiele um jeden Preis, zeig dein Talent, bau dir dein Publikum auf. Erwarte nicht am Anfang sofort Geld, dann kommt am Ende schon der Erfolg. Aus welchem Bereich komme ich? Ethnomusik, ethnoelektronische Musik. Die Leute zahlen keinen 20 Euro Eintritt dafür. Es kommen nicht Tausende von Menschen dahin. Als ich als DJ begonnen habe, habe ich auch sehr viel umsonst gespielt, damit mein Name erstmal überhaupt in den Flyern auftaucht. Das gehört mit zur eigenen Promotion, wo du denkst, okay, je öfters ich irgendwo auflege, desto mehr hören die Leute meine Musik und merken sich meinen Namen. Also werde ich irgendwann auch bessere Jobs bekommen, was ja auch eine Investition ist. Kapital, der dich erstmal nichts kostet, außer Zeit und Eigenengagement. Was ich denke, dass bei jedem Musiker das auch gegeben sein müsste, weil du auch Erfahrung sammelst. Es ist erstmal ein gutes Startkapital. Also wir waren eigentlich zu zweit Geschäftsführer. Wir haben halt komplett alles gemacht. Am Anfang haben wir sogar selber veranstaltet. Wir haben dann also auch Räume angemietet und eben vom Layout über Programmgestaltung bis Probenorganisation alles. DJ Ipek und Martin Posegger stammen aus völlig konträren Musikwelten. Ipek bewegt sich in der Clubmusikszene Berlins. Martin ist studierter klassischer Saxophonist. Beide sind Musiker und Manager zugleich. Martin trägt Verantwortung als Kopf eigener Ensembles, Ipek als Konzertveranstalterin und beide überschreiten mittlerweile die Grenzen ihrer musikalischen Milieus in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Ipek treffe ich in ihrer Küche in Berlin, Martin in meiner in Köln. Natürlich haben wir erstmal angefangen mit kaum Förderung und dann halt alle umsonst gespielt, also ohne Gagen und so weiter und so fort. Musst du durch so eine Zeit. Und später natürlich müsstest du anfangen, ab einem bestimmten Punkt deine eigene Musik wertzuschätzen, das, was du tust und auch Geld dafür verlangen. In Berlin ist es limitiert, woanders kannst du halt mehr dafür verlangen. Letztens meinte ein Künstler zu mir, ich wollte ihn für etwas engagieren. Es war klar, ich kann nicht viel zahlen, aber ich weiß, das, was ich anbiete, ist gut. Es kommt in eine Flyer rein, wir machen großflächige Werbung. Also er wird seinen Profit haben und es wird eine gute Referenz sein. Er sagte, ich möchte aber mehr haben. Meinte ich, okay, es gibt andere Künstler, die für weniger auftreten als du und die haben bereits ein Album. Entweder du bist dabei, du bist nicht dabei, sag mir es jetzt. Ich habe auch andere Künstler, die ich anfragen kann. Entweder du bist dabei oder eben nicht. Für Ipek sind alle Musiker gleich und sollten sich zu Beginn ihrer Karriere kostenlos zur Verfügung stellen. Aber studierte Musiker und Musikerinnen haben durchschnittlich 15 Jahre konsequenter Ausbildung hinter sich, in die zuerst die Eltern und dann der Staat ziemlich viel investiert haben. Soll diese staatliche Musikausbildung am Ende zu einem sozialdarwinistischen Markt führen, auf dem sich die Musiker gegenseitig die Löhne drücken? Weil ich selber aus diesem Business komme und ganz lange ewig Konzerte veranstaltet habe, weiß ich, was das bedeutet, wenn man immer wieder auch sozusagen jüngere Bands zeigen will und dann irgendwann so kurz vor der Insolvenz ist, weil das einfach nicht funktioniert, weil du immer nur Geld verlierst. Katja Lucca ist die offizielle Pop-Beauftragte der Hauptstadt. Sie leitet das Music Board Berlin, das seit 2013 Popförderung im Umfang von zunächst 1 Million Euro jährlich umsetzt. Die Summe soll bis 2015 auf 2 Millionen aufgestockt werden. Dann kann man sich Modelle ausdenken oder kann man so die Bands gegen die Tür spielen lassen. Und jetzt ist es in Berlin schon ganz oft so, dass du als Band erstmal ein bisschen Geld sozusagen vorausschießen musst. Das heißt, du musst die GEMA, den Tontechniker, den Lichttechniker, meinetwegen noch die Security unten. Das heißt, du musst so 400 Euro oder so erstmal hinlegen. Alles, was wir fördern, alles, wo wir irgendwie drin hängen oder wo uns Leute fragen, wird jeder Künstler Geld bekommen. Wenn der das nicht bekommt, dann hat uns irgendjemand verarscht. Also es kann eigentlich nicht sein, weil auch bei den Förderungen, wenn junge Bands auftreten und auch unbekannte Bands und mit einer anderen spielen, wir sagen immer, der Künstler bekommt eine Gage für das, was er da macht. Aber kann es denn einen automatischen Anspruch auf ein Honorar geben? Was bedeutet eigentlich die Mindestlohndebatte für Musiker? Ich frage Martin, ob er mit seinen Ensembles jemals Programme hatte, die ihre Kosten eingespielt hätten. Wie meinst du das? Also ohne Förderung? Ohne Förderung. Nee, das geht gar nicht. Im klassischen Bereich geht es. Also ist mir eh fremd. Nee, es gibt so eine Faustregel. Wenn du richtig gut bist, schaffst du es, 5-15% über die Eintrittskarten einzunehmen. Ja, dann bist du schon richtig gut. So ein Standard ist, glaube ich, so 5% und manchmal halt eben auch unter 5%. Sommer 2013. Vor den Studioaufnahmen spielen wir 2 Konzerte. Zu dem in Toronto kommen ein mit Paul befreundetes Ehepaar und eine Frau von der Sorte, die eigentlich lieber selbst auf der Bühne stehen möchte. Wir spielen trotzdem ein sehr schönes Konzert. Als wir danach zu dritt in einer mexikanischen Bar abhängen, ereifert sich Paul, er hat die Ignoranz der Musikerkollegen satt, die sich nicht mal durch gegenseitige Konzertbesuche unterstützen. Nie wieder ein eigenes Konzert in Toronto. Ich kann seine Wut gut verstehen, aber... Erstaunlicherweise ist es in Toronto für mich ganz anders, als wenn mir das Gleiche in Köln passieren würde. Vor wenig Publikum spielen Jazzmusiker immer wieder, aber im Ausland fühlt es sich einfach viel besser an. Und zu Hause klingt es gleich viel wichtiger. Das 2. Kanada-Konzert veranstaltet ein Musiker in der Kleinstadt Guelph. Diesmal vor immerhin 15 Besuchern, darunter ortsansässige Kollegen und Kolleginnen. An der Tür gibt es einen CD- und LP-Verkauf, der einen passenden Namen trägt. Department of Lost Records. Abteilung der verlorenen Platten. In Deutschland gilt nur der Musiker wirklich etwas, der es über die Grenze geschafft hat, am besten in die USA. Reisen bildet und inspiriert. Aber auch der Hauch der Ferne, den ich mit nach Hause bringe, nutzt meiner Reputation. Warum bewirbst du dich nicht viel öfter um Auslandsstipendien? Versuchst beim Goethe-Institut? Oder bemühe dich um ein Fellowship an einer amerikanischen Universität? Sagen wir mal so, wir lassen die Leute dahin, wo sie hinwollen. Und wir haben nur dieses eine LA-Stipendium. Und ansonsten kriegen unsere 14 anderen Stipendiaten pro Jahr ungefähr sagen, was sie wollen. Und da ist dann auch mal ein Mensch dabei, der will nach Indonesien, weil er da Gamelan-Musik vielleicht erforschen will. Und die meisten wollen in ihrer Stadt in Berlin an etwas arbeiten. Auch zum Teil, weil sie Familie und Kinder haben und so. Und das können sie natürlich tun. Also wir würden niemals sagen, du musst jetzt aber irgendwo hin, sondern nimm das Geld und mach das damit, was du jetzt machen musst, um deine Platte aufzunehmen, dein, keine Ahnung, was auch immer. Das Music Board Berlin vergibt jährlich 14 Arbeitsstipendien zwischen 4.000 und 9.000 Euro für eine Dauer von 3 bis 6 Monaten. Daneben können sich Musiker und Musikerinnen um einen 3-monatigen Aufenthalt in der Künstlerresidenz Villa Aurora, dem ehemaligen Wohnsitz Leon Feuchtwangers, in Los Angeles bewerben. Einmal im Jahr können die Anträge online gestellt werden, unter Angabe von künstlerischem Lebenslauf, Projektbeschreibung und ungefährem Kostenplan. Leute von mir oder auch Künstler, mit denen ich früher Sachen gemacht habe, die sind zum Teil, also ein paar von denen, sind nur noch in der Welt unterwegs. So. Die haben aber keine Familie, nicht mal mehr eine Freundin, weil das nicht funktioniert. Die sind aber über Goethe-Institut, weltweit und so weiter und Stiftungen, die so weltweit Dinge machen und immer wieder Rechercheaufträge und immer wieder auch Aufträge, das ganze Jahr nur unterwegs. So, mit denen ich früher, was weiß ich, jeden zweiten Abend irgendwo in der Kneipe saß, die sehe ich jetzt maximal einmal im Jahr, weil sie dann vielleicht auf der Durchreise sind und 3 Tage in Berlin und ihre Wohnung alle untervermietet haben. Das ist wirklich ein echt schräges Phänomen, was aber auch wirklich krass ist, weil ich weiß immer nicht, wie glücklich, aber das irgendwie, klar, also es gibt dieses Unterwegssein, Gehen, glaube ich, dass man das toll findet, auf der ganzen Welt seine Produktion zu machen und so. Aber es hat wirklich auch was sehr, ja, man hat einfach nicht mehr so viele Freunde. Das klingt nach dem romantischen Künstlerbild des 19. Jahrhunderts. Der Außenseiter, der ein spannendes Reiseleben führen darf und dabei zur Einsamkeit des Erfolgs verdammt ist. Es klingt nach einer freien Wahl. Aber die Stipendien sind oft so niedrig dotiert, dass vom Geld auf Reisen nichts übrig bleibt und ich meine Wohnung in Deutschland untervermieten oder auflösen muss, um mir den Aufenthalt überhaupt leisten zu können. Mit Familie ist das undenkbar. Die Künstler und Künstlerinnen, die erfolgreich in diese Struktur reingekommen sind, müssen die Stipendien auch bis zum Rand auskosten. Bei denen, also die ich kenne, würde ich das bestätigen. Da frage ich mich dann, genau, wie lange machen die das noch? Also da kommen jetzt aber schon so erste Verschleißerscheinungen so. Eigentlich hätte ich doch gerne eine Freundin oder einen Freund oder eigentlich hätte ich vielleicht doch auch wirklich tatsächlich gerne irgendwie ein Kind. Komplett unmöglich in der Konstellation, es geht einfach irgendwie nicht. Die Frage ist dann, sind die dann am Ende die neuen jungen Intendanten von Häusern? Werden die dann die neuen Frank Castors? Und es gibt doch auch Projektförderung in Deutschland. Es gibt doch so viele Stiftungen. Such dir einen Sponsor, dann kannst du auch deine eigene CD finanzieren. Veröffentliche und sei erfolgreich. Die Kunstförderung verspricht Freiheit von den Zwängen der Ökonomie, damit es eben nicht heißen muss, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Stiftungen geben nicht unbedingt Themen vor, aber sie fördern eben nicht alles, was sich die Künstler gerade wünschen. Martin Posecka weiß das auch. Naja, du bist immer irgendwie auf so einer Gratwanderung. Ne? Also das ist halt nie wirklich absolut, dass du das machst, was du machen willst. Das geht halt nicht. Ne? Also das wird einem dann irgendwie klar. Also man muss sozusagen doppelte Kreativität aufbringen. Die Kreativität überhaupt, die aus einem selber rauskommt und dann sozusagen mit den Limitierungen, die halt durch das Musikbusiness sind, irgendwie umgehen zu können. Und dann hast du eigentlich eine Idee von einem Konzept, was aber einfach nirgendwo reinpasst. Sagen wir, du hast ein Programm, was blau ist. Oder sagen wir orange. Dein Programm ist orange. Und jetzt hast du eben die 2, 3 Stiftungen, die in dem Jahr jetzt aber ein Programm fördern, was blau ist und ein anderes, was irgendwie gelb ist. So, und dann kannst du natürlich dein oranges Programm kannst du nicht anbringen. Du kannst versuchen, das irgendwie gelb zu basteln, weil es vielleicht noch nahe dran ist, aber blau wirst du es vielleicht gar nicht kriegen. Das heißt, du kannst eigentlich deine ursprüngliche Idee kannst du sowieso zerknüllen und wegschmeißen. Also es kommen immer mehr Anträge rein. Und die Versuche, ein Projekt finanziell abzusichern, flattern sich quasi aus. Also es gibt immer mehr mögliche potenzielle Mitfinanziers. Ja, also private Stiftungen, Crowdfunding. Professor Dr. Hans-Joachim Wagner ist Musikreferent der Kunststiftung NRW, die seit 1990 visuelle Kunst, Musik, Theater, Tanz und Literatur mit einem jährlichen Volumen von etwa 7,5 Millionen Euro fördert. Produktionen der Rundfunkhäuser sind ohne die Stiftung nicht mehr möglich. Es gibt kaum noch eine große CD-Firma, bei der ein Künstler, eine Künstlerin nicht selbst Geld mitbringen muss. Also selbst Sony verlangt von seinen Künstlerinnen und Künstlern, dass sie Geld mitbringen für die Produktion einer CD. Ich würde es jetzt den Sonys jetzt gar nicht vorwerfen wollen, den Universals, wenn sie auch von Künstlern erwarten, wenn die wiederum Möglichkeiten haben. Da sitzen ja auch keine dummen Menschen. Das sind ja auch Kaufleute, gleichzeitig aber auch Kulturmanager. Die wissen natürlich auch, dass es diese Fördermöglichkeiten gibt. Den Plattenfirmen kann man nicht übel nehmen, dass sie versuchen, öffentliche Fördergelder abzuschöpfen. Man kann es ihnen nicht mal verdenken, dass sie alles tun, um Kosten zu senken und Profit zu maximieren. Künstler müssen in den letzten Jahren aber auch zunehmend Drittmittel mitbringen, um mit den Rundfunkanstalten, den Goethe-Instituten zusammenarbeiten zu können. Mit öffentlichen Institutionen, die früher selbstverständlich Konzertveranstalter, Musikproduzenten waren. Warum macht die Kunststiftung das mit? Das ist natürlich eine sehr schwierige Entscheidung. Also wenn ein junger Musiker, eine junge Musikerin die Möglichkeit hat, auf Ostasien-Tournee zu gehen und sich wirklich an herausragenden Orten der Region zu präsentieren, dann muss man schon abwägen, ob man sagt nein oder ja. Und wir ermöglichen damit einem jungen Musiker, einer jungen Musikerin womöglich einen sehr wichtigen Schritt weiter in der künstlerischen Biografie. Also so einfach ist die Entscheidung dann eben nicht. Oder wenn eine Musikerin, ein Musiker die Möglichkeit hat, eine Debüt-CD bei Sony zu veröffentlichen, muss man sich als Kunststiftung schon fragen, wollen wir das ermöglichen oder sagen wir strikt politisch nein, weil wir wollen diese Entwicklung nicht unterstützen. Kannst du die Institutionen verändern? Kümmere dich lieber um die digitale Revolution. Profitiere von den neuen Modellen im Netz, werde unabhängig. I didn't want to know I wasn't sticking around to find out I was getting there. Natürlich sind wir da noch am Anfang. Wir haben massive Wachstumszahlen. Jetzt im ersten Halbjahr sind wir 77% gewachsen. Das ist enorm. So einen starken Wachstum gab es für ein Geschäftsfeld, mal als die CD neu als Produktform gefunden wurde. Jonas Weber, Absolvent der Pop-Akademie Baden-Württemberg, leitet den neuen Geschäftsbereich Musikstreaming bei der Universal Music GmbH in Berlin. Die Herausforderung oder das, dem sich ein Label beschäftigt, ist immer zu schauen, dass der Künstler durch welche Kanäle es eben auch ist, für die Werke und die Musik, die er schafft, vergütet wird. Das ist ja die Kernfrage. Und Streaming sehen wir ganz klar als ein ganz aktuelles Beispiel dafür, wie man eben auf einen gesellschaftlichen Wandel sich diesen anschaut und ein passendes Geschäftsmodell darum entwickelt, was eben auch angenommen wird. Musikstreaming per Internet. Ein neuer Vertriebsweg, der Plattenläden und physische Tonträger wie CDs und Schallplatten überflüssig macht. Es gibt in anderen Branchen, wenn man einfach mal solch auf die Automobilindustrie schaut, einen Trend, der sich Carsharing nennt. Weil das natürlich auch ein Trend ist, der sich sozusagen in unserer Gesellschaft widerspiegelt. On Demand, wenn mir die Lust nach etwas steht, etwas zu haben oder zu konsumieren, das dann auch zu bekommen. Und ich glaube, dass da Streaming-Services sich sozusagen diesem gesellschaftlichen Wandel entsprechend anpassen. Zeitlich unbegrenzte Musiknutzung. Auswahl aus Millionen von Titeln und Musikvideos. Suche nach einzelnen Stücken oder automatisierte Berieselung für den individuellen Geschmack. Der Nutzer zahlt entweder gar nichts und akzeptiert Werbung oder zahlt eine monatliche Flatrate. Eine Alternative zum Besitz eines Musikmediums. Auch ein Download ist nicht mehr nötig. Also den Paradigmenwechsel haben wir auf jeden Fall. Und sicherlich ist Streaming eine ausgereiftere Form dessen, wie man eben einem Konsumenten trotzdem, ich sag mal, zu einer gewissen Monetarisierung von Musik bewegen kann. Jonas Weber erzählt mir von SpinUp. Über diese Universal-Plattform können Musiker und Musikerinnen im Internet eigene Produktionen vermarkten und sind automatisch in allen wichtigen Download-Portalen und Streaming-Diensten wie iTunes, Spotify und so weiter präsent. Die Musiker zahlen eine jährliche Gebühr an SpinUp und behalten ihre Rechte. Falls auf der Plattform ein im Netz sehr erfolgreiches Projekt auftaucht, fischen es die Scouts von Universal ab und bieten einen konventionellen Vertrag an, um es mit der geballten Marketingmacht des Konzerns in den internationalen Zielmärkten optimal vermarkten zu können. Wenn früher eine Plattenfirma 10 Künstler unter Vertrag nahm und einer davon den Hit machte, hatten die 9 anderen, zumindest über Vorschüsse, auch an ihrer Produktion verdient. Wenn die Musiker und Musikerinnen ihre Ideen heute komplett alleine produzieren und den Major Companies kostenlos im Internet anbieten, wer trägt dann wohl das Risiko? Und ich frage mich, welche Veränderungen das Streaming generell für Musiker mit sich bringt. Bedeuten hohe Nutzerzahlen über längere Zeit viel Umsatz und keine Nutzer null Umsatz? Was sich für mich wie ein sehr faires Modell anhört. Zumindest ist es ein sehr genaues Modell. Es ist sehr liberal. Wird in Zukunft individueller Besitz durch das kollektive Nutzen gemeinsamer Dinge abgelöst? Musik wird endlich wieder komplett frei sein von der Ökonomie. Das wäre das optimistische Modell. Die Ökonomie des Teilens könnte aber auch zur Totalkommerzialisierung des Lebens führen. Zu einem Konkurrenzdruck, einem Optimierungsdruck, der so tief ins individuelle Leben eingreift, dass jeder Misserfolg, jedes Nichtgelingen, auch nur jede vermeintliche Benachteiligung nur noch als persönliches Versagen aufgefasst werden kann. Entgrenzt der Selbstversklavung. Dann wäre die Freiheit der Musik im Internet ein Vorbote der Totalkommerzhölle. Sind die großen Musikkonzerne wie Universal oder Sony am Ende doch die Guten, wie Jonas Weber meint? Die Herausforderung oder das, was sozusagen auch ein Label beschäftigt, ist immer zu schauen, dass der Künstler, durch welche Kanäle es eben auch ist, für die Werke und die Musik, die er schafft, vergütet wird. Das ist ja die Kernfrage. Das klingt so, als sei Weber von der Marketingabteilung gebrieft worden. In Wirklichkeit ist es für das Label mittlerweile entscheidend, dass überhaupt noch an der Musik verdient werden kann. Zwischen 3,99 Euro und 9,99 Euro im Monat liegen derzeit fast alle Abo-Preise der Streaming-Dienste Deezer, Spotify, Google Play Music, Sony Music Unlimited, Music Load Nonstop und so weiter und so weiter. Laut der New York Times plant Apple, den Streaming-Service des frisch übernommenen Kopfhörerherstellers Beats auf seinen iPods und iPads vorzuinstallieren und den Abo-Preis des Streamings auf $5 zu senken. Die Downloadzahlen auf Apples Musikplattform sind rückläufig, während die Streaming-Dienste Wachstum melden. Was ist meine Musik wert angesichts der Millionen Titel im Streaming-Katalog? Möchte ich Teil eines Flatrate-Angebots sein? Wie viel von 3,99 € bekomme ich am Ende? Jetzt entstehen die neuen Monopole. Wer die meiste Musik zu den günstigsten Bedingungen anbietet, zieht die meisten User, macht den größten Umsatz und wird die Erlöse für den Musiker am radikalsten senken. Immer mehr Musik für immer geringere Abopreise. Und wenn dann die Politik noch gegen die Netzneutralität entscheidet, wenn der, der am meisten zahlt, die schnellsten Leitungen im Internet anbieten kann. Vielleicht sollten wir uns einfach die Verhältnisse der 80er Jahre zurückwünschen, in denen Plattenfirmen zwar per se böse waren und Popmusik per se gut, aber beide wenigstens gut Geld verdient hatten. Thank you. Ich sitze also in Hamilton, Ontario, Kanada und nehme meine avantgardistische Geräuschmusik auf mit einem 70-jährigen Kanadier und die Toningenieurin sagt, das ist doch alles total interessante Musik. Aber ist das, also für wen machst du Musik? Dann in dem Falle machst du doch eigentlich die Musik für dich? Genau, absolut. Aber ich habe mir jetzt gerade, als du die Frage gestellt hast, überlegt, ob ich möchte, dass jemand für mich Musik macht. Will ich gar nicht. Aha. Ich will auch niemanden sehen, der für mich irgendwas macht. Sondern ich will jemanden sehen, der was macht, weil er das selber will, was dann so interessant ist, dass es mich irgendwo fesselt. Weißt du? Ah ja. Mhm. Also ich habe ja nichts davon, wenn jemand mich komplett spiegelt, weil das habe ich ja alles schon. Ja, ja. Aber es muss mich irgendwo berühren, es muss irgendwo was bringen, wo ich denke, ich verstehe, aber es muss mich auch umschmeißen, dass ich denke... Naja, und was begeistert einen? Es begeistert einen, wenn jemand etwas macht, dass denjenigen, der das macht, das ihn begeistert und diese Begeisterung steckt an. Also so denke ich manchmal. Ja. So, ne? Wenn Leute Musik brauchen, um miteinander zu tanzen und die Musik eben geil sein soll, damit sie besser tanzen, dann ist das natürlich gute Tanzmusik. So, Schluss. Auf jeden Fall. Völlig in Ordnung. Ja. Braucht's. So, klar. Aber das ist nicht, dafür mache ich keine Musik, weil mich das nicht interessiert. Also ich habe gerade eben gedacht, als ich diesen Typen da singen habe hören, da habe ich gedacht, irgendwie, wenn ich den sehen würde, wie er das macht, würde mich das, glaube ich, ziemlich mitreißen. Es gibt nichts Schöneres als konzentrierte Menschen, die in voller Überzeugung mit allem, was sie haben, in dem Moment etwas versuchen. Ob in der Musik oder im Tanz. Das ist genau der Punkt. Die Frage ist nur, wie kommst du damit? Genau, wie kommen wir damit auf den Markt? Ich würde es voll sagen, wenn Sie das jetzt machen und Sie wären internetaffin und würden die ganzen Marktmechanismen des Internets beherrschen und auch die Instrumente bedienen können und die Zeit dafür haben und auch die Lust, das muss man auch, es ist sehr zeitintensiv, weil hier geht es interaktiv zu und wenn Sie nicht online sind und wenn Sie nicht reagieren, sind Sie raus aus dem Spiel. Also Sie müssen einfach immer da sein und immer parat sein. Also wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie jemand haben, der das für Sie macht. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass alles selber macht. Nein, das bringt nicht. Also je mehr Internetangebote es gibt, desto mehr musst du dann daran arbeiten, dass du überall in den Seiten bist. Also Mixcloud, Resident Advisor, keine Ahnung. Soundcloud, Facebook, Fanpage, Facebook, normaler Page. Dann gibt es ja Bandcamp. So viele andere Seiten. Wohin soll ich mich darum kümmern? Irgendwo muss man ja hingehen. Dass man das auch gut ohne Plattenfirma machen kann. Was das kann man doch selber, oder? Die Internetseite selber machen, das kann man ja alles machen. Aber dann wo? Wir haben halt dann geht man denn hin? Sehr viel wer hilft einem weiter? Wer lässt? Aber dann wo geht man denn hin? Das hast du selber wer hilft einem weiter? Wer lässt einen spielen? Wer zahlt eine Gage? Wie funktioniert das jetzt alles weiter? Ja, jetzt kann nur noch die Politik helfen. Ja, die Politik soll helfen, die soll es richten. Die Politik muss nach den Banken die Musik retten. In der ersten Hälfte der Nullerjahre war Alex Gunja fasziniert von der norwegischen Jazzszene. Er zog mit Frau und Kind nach Oslo, unterrichtete 6 Jahre an der dortigen Musikhochschule und veranstaltete eine aufsehenerregende Reihe von Improvisationskonzerten. In einem eigens dafür eingerichteten Raum, mit einem automatisierten Videoschnittsystem für Internet-Livestreams. Also mir ist halt aufgefallen, dass die komplette Branche subventioniert ist. Da gibt es verschiedenste Töpfe, in denen du neue Gitarrenseiten subventioniert bekommen kannst. Du kannst dir ein neues Laptop kaufen, du kannst einen Proberaummiete. Du kannst für alles Zuschüsse beantragen. Traumhaft. Und wenn ich dann Studenten hatte, 24-jährige Musikstudenten, die jetzt fertig sind, die haben alle konkrete Karrierevorstellungen. Ich mache jetzt ein Jazz-Trio und mache eine Welttour. Danach mache ich Platten und mein eigenes Studio. Und ich habe das gar nicht verstanden am Anfang. Ich habe gesagt, wie, du bist Musikstudent, du bist natürlich arbeitslos. Du bist natürlich erstmal arbeitslos. Du musst unterrichten oder in einer Gala-Band spielen oder großes Glück haben, eine große Ausnahme sein, dass du von deiner Musik leben kannst. Und das ist in Norwegen, ist es eher die Ausnahme, dass ein Musikstudent nach seinem Studium nicht sofort eine professionelle Karriere beginnt. Das ist eher die Ausnahme. Der Output der Szene ist ja auch sehr hochwertig und sehr groß. Also es gibt ja wirklich sehr viele sehr gute Musiker, viele Musiker mit einer ganz eigenen Identität. Liegt das an der Tradition? Sind die Norweger bessere Musiker? Oder liegt das daran, dass die Szene seit Jahren aus öffentlichen Kassen so massiv unterstützt wird? Sind die Jazzclubs in Norwegen das, was in Deutschland die Opernhäuser sind? 140 öffentlich finanzierte Theater gibt es in Deutschland. Pro Kopf der Bevölkerung mehr als irgendwo anders auf der Welt. Der Betrieb eines Opern- und Schauspielhauses kostet eine mittlere Großstadt, zum Beispiel Bonn, mit allem Drum und Dran rund 30 Millionen Euro im Jahr. Die gesamte übrige Kultur bezuschusst dieselbe Kommune mit knapp einem Zehntel dieser Summe. Dieses Subventionsverhältnis von städtischen Kultureinrichtungen zu freier Szene ist charakteristisch für die meisten Städte in Deutschland. Das wird nicht mehr lange gut gehen, meint Professor Dr. Hans-Joachim Wagner von der Kunststiftung NRW. Ich glaube nämlich, dass wir vor einem großen Umbruch uns befinden. Es gibt einen Anachronismus, weil die Produktionsstrukturen an den kommunalen Häusern und auch in den kommunalen Orchestern aus dem 19. Jahrhundert stammen und tatsächlich nicht mehr zeitgemäß sind. Und auf der anderen Seite müssen wir uns in unseren Stadtgesellschaften darüber verständigen, welche Kunst und Kultur wir haben wollen. Und dieser Diskurs findet, so sehe ich das, im Moment noch nicht statt. Wenn wir ihn aber nicht führen, dann, das hört sich jetzt so kulturpessimistisch an, aber dann werden wir innerhalb von kürzester Zeit einen absoluten Niedergang unserer Kultur in den Kommunen zu verzeichnen haben. Also, weil die Kulturzuschüsse der Kommunen in städtischen Theatern und Orchestern feststecken und die wiederum die Mittel für ihren Eigenbetrieb brauchen, können Intendanten, selbst wenn sie wollten, kaum Projekte der freien Szene kaufen. Da aber auch die Zuschüsse für die traditionellen Häuser sinken, besteht die Gefahr, dass eines Tages nicht nur diese Institutionen, sondern mit ihnen auch die Gelder für Kultur untergehen. Also deshalb wäre mein Ideal, wenn ich jetzt mal in die Zukunft spinne, ein Produktionshaus der Künste, in dem auf sehr demokratische Art und Weise alle Künste eine Struktur vorfinden, auf deren Grundlage sie Projekte, Kunst entwickeln können. Und es wäre in meinen Augen vorzuhalten, auf kommunaler Ebene. Wenn man das weiterdenkt, bedeutet das aber andererseits auch eine Verabschiedung der existierenden Strukturen Opernhaus und Stadttheater. Das Produktionshaus wäre kein drittes, sondern es wäre eine Synergie all dessen. Produktionsstätten, in denen man alles machen kann. Die Oper des 19. Jahrhunderts, das Konzert des 18. Jahrhunderts, das Tanztheater des ausgehenden 20. Jahrhunderts, die Klanginstallation, das Jazzkonzert, die interaktiven Game-Inszenierungen. Das wäre im Grunde genommen das Ideal. Und nun? Die politische Forderung ist klar. Es kann keine Musik ohne Subventionen geben. Zumindest nicht in der Breite und Qualität, die wir gewohnt sind. Es ist vermutlich genug Geld da. Es muss nur ernsthaft über Verteilung und über Produktionsbedingungen von Musik diskutiert werden. Sind wir Musiker selbst schuld, wenn wir uns bis zur Selbstaufgabe unter Tarif anbieten? Ja und nein. Es ist das gesellschaftliche Klima der Selbstoptimierung, das in der Musikszene Selbstausbeutung durch Selbstdisziplinierung gedeihen lässt. Solange an den Hochschulen fleißig ausgebildet wird, als gäbe es einen Markt, für den man nur gut genug sein müsse, wird sich nichts ändern. Solange die besten Musiker jeder Generation nur als Professor überleben können und von den Hochschulen aus keine Verantwortung für das Berufsfeld ihrer Absolventen übernehmen, wird sich auch nichts ändern. Und du, wie verhältst du dich zur Zukunft der Musik im Internet? Wache Teilnahme. Die zweite und die dritte digitale Revolution wird kommen und ihre Eigendynamik entfalten. Manche trauern der Schallplatte und dem Konzeptalbum der Progressive-Rock-Gruppen der 70er Jahre nach, als wären die 23 Minuten einer Plattenseite schon ein künstlerisches Konzept gewesen. Dabei ist es nur Technik, die kommt und geht. Und meine Musik? Soll ich sie in Zukunft als schönes Hobby betreiben und mein Geld mit anderen Dingen verdienen? Oder soll ich mich einfach von der Idee des Berufskünstlers verabschieden? Das ist eher eine romantische Überhöhung. Sommer 2014. Nach fast einem Jahr hat mir Bill übers Netz die Mixes unserer Aufnahmen geschickt. Ich bin begeistert von der Vielfalt der Klänge. Ich hatte nur sehr ungefähre Eindrücke im Ohr. Beim Hören kommen mir konkrete Erinnerungen an das Raumgefühl im Studio, an das Licht in dem warmen Sandsteinhaus, an den Klang, an die konzentrierte Atmosphäre, trotz der für improvisierte Musik ungewohnten Kommunikation über Kopfhörer. Ich erinnere mich, Amy gefragt zu haben, ob das nicht komplett hoffnungslos sei, unverkäufliche Musik, die wir da machten. Sie reagierte spontan impulsiv, nein, überhaupt nicht. Es gibt genug erwachsene Musikhörer in der Welt, die gelangweilt sind von der Industrieware, die sie jeden Tag zu hören bekommen und sich sehr freuen würden, eine so differenzierte Musik wie eure zu hören. Ich werde diese Hörer niemals selber im Internet ausfindig machen können. Aber ich bin mir sicher, dass es sie gibt. Dass Musik nur im Moment existiert, vergänglich ist und dass jedes Mal aufs Neue die Chance besteht, dass sie jemanden erreicht, der sie auf ganz eigene Weise versteht. Wohin mit der ganzen Musik? Bericht eines selbstständigen Improvisators. Sie hörten ein Feature von Matthias Mainz. Es sprachen Sigrid Burkholder, Paul Beck und der Autor. Musik: Paul Dutton, Joe Sobara und Matthias Mainz. Redaktion: Ulrike Bajor. Eine Produktion von Markus Aust und Matthias Mainz im Auftrag des Deutschlandfunks 2014.